auf, ihr Zecher nicht ermattet, durstlos trinken ist gestattet. Trinken um des Trinkens willen, kommet, eure Gläser füllen. Das Bier ist frisch, muss nicht erst reifen, so lasst uns auf die Sorgen pfeifen. Ergo vivamus, nesit jamus, vas repliamus, von Stund an hat der Wirt die Macht, und heute Nacht wird durchgemacht. Lasst uns feiern wie Verschwender, noch ein Bier, ein Prost dem Spender. Drum befehle ich euch, erhebt eure Gläser, erhebt eure Gläser, stoßet an auf diese Nacht, leeret den Krug in einem Zug und rufet aus des Wirtes Trinkspruch, auf dass es nur so kracht. Ob Pilz, ob Alt, ob Kölsch, ob Weizen, heute soll das Bier euch reizen. Unser Herz erwärmen, so liegen wir nach dieser Nacht uns fröhlich in den Armen. In Taberna quando sumus non curamus quidsit humus, zeta blood und cooperamus qui semper insudamus. Ergo vivamus, nesit jamus, vas repliamus, von Stund an hat der Wirt die Macht, und heute Nacht wird durchgemacht. Stoßet an auf diese Nacht, heute Nacht wird durchgemacht. Heute Nacht wird durchgemacht. Stoßet an auf diese Nacht. Heute Nacht wird durchgemacht. Bibit Servus Comanchilla, Bibit ist da, Bibit ille, Bib und Zentrum, Bib und Mille.